nur so weit kommen, dass wir Fremde sind im eigenen Land, dass ein ganzes Volk sein Gesicht verliert und der Scham den Stolz verwandt, dass es Leute gibt, die den Kindern lehren, dass ihre Großväter Mörder waren und dass es falsch ist, sein Land zu lieben. Wer trägt die Schuld daran? Man überschwemmte uns mit fremden Kulturen, beraubte uns unserer Identität. Seit dieser Zeit schickt man Deutschland durch ein Tal der Tränen, in dem der Wind der Vernichtung weht. Wir vergessen nicht!